Hör zu und sing mit. Und was ist das? Das gibt's doch nicht. Das ist doch eine Uhr. Die Uhr ist schön. Die Uhr ist schwarz. Oh, danke, vielen Dank. Hip, hip, hurra, wie wunderbar. So viele Geschenke gibt's nur einmal im Jahr. Hip, hip, hurra, wie wunderbar. So viele Geschenke gibt's nur einmal im Jahr. Und was ist hier? Das gibt's doch nicht. Das ist ein Puppenhaus. Das Haus ist neu. Das Haus ist groß. Oh, danke, vielen Dank. Hip, hip, hurra, wie wunderbar. So viele Geschenke gibt's nur einmal im Jahr. Hip, hip, hurra, wie wunderbar. So viele Geschenke gibt's nur einmal im Jahr. Noch ein Geschenk, das gibt's doch nicht. Das ist ein prima Spiel. Das Spiel ist neu, interessant. Oh, danke, vielen Dank. Hip, hip, hurra, wie wunderbar. So viele Geschenke gibt's nur einmal im Jahr. Hip, hip, hurra, wie wunderbar. So viele Geschenke gibt's nur einmal im Jahr. Thank you.